Mittagspause, Frühstück, Lunchbreak. Hört uns denn jemand nun endlich? Ja, schönen guten Mittag in der Mittagspause am Montag. Und wir hören heute noch etwas über einen Aktionstag gegen sexualisierte und häusliche Gewalt in Leipzig, der am 16. Mai stattgefunden hat. Dann hören wir noch ein Gespräch mit Heiko Hilker, der ein bisschen über den MDR in Corona-Zeiten spricht. Und außerdem hören wir noch ein Feature, das den Schriftsteller Heinrich Wiegand noch ein bisschen vorstellt, nämlich einen Text aus einem Sammelband am schmalen Rande eines Wüstenabgrunds, der ist im Lehmstedt Verlag erschienen. Und dieser 1934 schon gestorbene Autor hat sich auch viel mit Leipzig beschäftigt in der Zeit, in der er hier in Leipzig gelebt hat. Und wir hören einen Text aus dem Jahr 1933 von ihm, den er da schon im Exil in der Schweiz veröffentlicht hat. Außerdem hören wir aber noch Musik in dieser Mittagspause, nämlich Musik von der neuen Schallplatte der einstürzenden Neubauten. Die heißt Alles in Allem und davon hören wir jetzt erstmal das Stück Tempelhof. Ja, am 8. April wurde in Leipzig im Auwald eine Frau angegriffen und schwer am Kopf verletzt und sie ist dann kurz darauf im Krankenhaus an ihren Verletzungen gestorben. der mutmaßliche Angreifer ist ihr Ex-Partner, der mittlerweile auch in U-Haft sitzt. Schaut man sich Medienberichterstattungen zu der Tat an, dann fällt auf, dass fast in jedem Artikel auf die Herkunft des Täters Bezug genommen wird. Zu den Tathintergründen liest man dagegen weniger. Dabei weisen schon seit Jahren feministische AktivistInnen und JournalistInnen darauf hin, dass eine Tat wie diese in den Kontext männlicher Gewalt gegen Frauen einzuordnen und als Feminizid zu benennen ist. Der Begriff Feminizid beschreibt die Tötung einer Frau aufgrund ihres Geschlechts. Am vergangenen Samstag war, wie gesagt, eine Kundgebung der feministischen Gruppe Mora mit ordentlicher Radikalität. Dafür steht diese Abkürzung. Und da war ein Aktionstag, wie gesagt, gegen sexualisierte Gewalt und Feminizide in Leipzig. Und ja, die Gruppe hat einerseits dazu eingeladen, gemeinsam der Ermordeten zu gedenken und auch dazu eingeladen, die Tat zu politisieren. Und die Gruppe Mora hat außerdem vor kurzem einen Text veröffentlicht, der Ausgangspunkt einer Diskussion sein soll, darüber, wie feministische Organisierung und Gegenwehr in Zeiten von Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen aussehen können. Ja, in dem Text fragen die Autoren und Autorinnen auch nach Möglichkeiten und Formen von militanten feministischen Praxen in der Covid-19-Pandemie. Und Radio Korax hat sich mit Sarah von der Gruppe Mora unterhalten und sie nach ihren Forderungen nach dem Aktionstag und nach der Gruppe an sich befragt. Seit wann gibt es euch denn als feministischer Zusammenhang und was sind eure Arbeitsfelder? Kannst du euch mal vorstellen? Wir haben uns tatsächlich aus einer eigenen Betroffenheit heraus gegründet, Anfang des Jahres, wir sind noch relativ jung, und zwar in dem Zusammenhang mit den Spanner-Videos auf dem Festival Monis Rache. Mora ist insofern auch noch eine Bezugnahme auf den Herkunft unserer Gruppe. Wir waren alle Besucherinnen dieses Festivals und als dann bekannt geworden ist, dass ein Mann aus der linken Szene heimlich Spannervideos auf den Toiletten aufgenommen hat, haben wir uns aus der betroffenen Gruppe heraus gegründet. Und seitdem existieren wir und beschäftigen uns mit sexualisierter Gewalt, Feminiziden, auch in der linken Szene vor allem, aber aufgrund der Ermordung von Miriam sind wir jetzt auch ein bisschen darüber hinausgegangen. Man muss dazu sagen, dass wir nur Teil eines Arbeitskreises sind. Das heißt, wir haben diesen Aktionstag morgen gar nicht alleine gestemmt, sondern machen das zusammen mit anderen queerfeministischen Gruppen. Und ihr betreibt einen Blog, der unter der Seite dasprivatebleibtpolitisch.wordpress.com eingesehen werden kann. Der Slogan, das Private bleibt politisch, der ist ja direkter Verweis auf einer der bekanntesten Slogans der Frauenbewegung oder Aussagen, nämlich das Private ist politisch, eine Aussage, die sich gegen die Trennung von Privatheit und Öffentlichkeit ausspricht. Ihr habt die Forderung, das Private und Politische nicht voneinander zu trennen, aufgegriffen und das Ist mit einem Bleibt ersetzt. Was meint denn die Forderung, das Private bleibt politisch aktuell, auch im Hinblick auf die Covid-19-Pandemie? Uns ist persönlich in unserem Umfeld aufgefallen, dass das Credo des Social Distancing und die verordnete Isolation viel mit unserem Blick, viel ins Private verdrängt hat und viel mit unseren eigenen Aktionsformen gemacht hat. Das Private bleibt politisch, bezieht sich deshalb natürlich erstmal auf die aktuelle Situation, das heißt auf die Corona-Situation, in der wir gemerkt haben, dass die Privatisierung vieler Bereiche sehr selbstverständlich erstmal verordnet wurde von staatlicher Seite, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was es eigentlich für Konsequenzen für von struktureller Gewalt betroffene Frauen, Lesben, Trans- und Interpersonen hat. Deshalb, wir denken natürlich, das Private ist immer noch politisch, aber es bleibt insbesondere auch in Zeiten von Covid-19 politisch. Ihr habt einen Text auf eurem Blog veröffentlicht, in dem ihr danach fragt, wie trotz zunehmender Vereinzelung von Frauen weltweit eine politische Praxis aussehen könnte. Es geht darin darum, welches Potenzial im digitalen feministischen Aktivismus liegt und wie über das Internet hinaus eine feministische Gegenöffentlichkeit wiederhergestellt werden kann. Der Text von euch soll als Grundlage für eine Diskussion eben über diese Themen dienen. Warum ist denn eine Diskussion über eine feministische Praxis oder verschiedene feministische Praxen in Zeiten von Covid-19 wichtig? Also was erhofft ihr euch von diesem Diskussionsanstoß? Für uns ist der Diskussionsanstoß erstmal aus einer ganz persönlichen Erfahrung heraus entstanden. Und zwar daraus, dass die Arbeit zu sexualisierter Gewalt auch innerhalb der linken Szene und darüber hinaus sehr viel über Community-Arbeit läuft. Das heißt, alltägliche Unterstützung, alltägliche Kontakte, durch die Fälle öffentlich werden, Betroffene, die sich gegenseitig unterstützen können und das, indem sie miteinander ins Gespräch kommen, face to face, sich an Orten treffen, an denen sie frei sprechen können. Nachdem das durch Corona weggefallen ist, standen wir erstmal vor der Frage, was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit diesen ganzen Strukturen, die weggefallen sind? Und haben auch gemerkt, das gibt ja jetzt auch während Corona viel Internetaktivismus. Es gibt Lagerreporte, es gibt Spendenkonzerte, es gibt Petitionen. Das finden wir alles total wichtig. Wir haben aber auch gemerkt, dass es uns trotzdem noch was fehlt in unserer eigenen Praxis und in unseren eigenen Netzwerken. Und aus dieser Frage heraus, wie wir darauf reagieren können als feministische, queerfeministische Bewegung, aus der Frage heraus ist der Debattenaufruf entstanden. In eurem Text fragt ihr danach, wie eine feministische, auch militante feministische Praxis in Zeiten der Pandemie aussehen kann. Ich würde gerne die Frage an dich zurückgeben, beziehungsweise was für Beispiele von feministischen Organisierungen habt ihr denn in den letzten Wochen beobachtet? Wir haben sehr viel uns darüber unterhalten, was man machen könnte, was es gerade gibt. Wir wissen aus anderen Ländern, dass es starke Praxen gibt, zum Beispiel mit Audioinstallationen in den Straßen, trotzdem eine Öffentlichkeit, gerade in Bezug auf sexualisierte Gewalt herzustellen, dass die Leute mehr an den Fenstern sind. Es gibt ja auch die Praxen, zumindest kann man das für Leipzig sagen, dass mehr Transparente aus den Fenstern rausgehängt werden. Das alles fanden wir gut, haben aber nach mehr gesucht und haben deshalb uns jetzt eben auch überlegt, dass wir gerne diesen Aktionstag machen würden, bei dem wir tatsächlich nochmal rausgehen können, mit anderen Personen irgendwie anders in Kontakt kommen können. Gleichzeitig haben wir zum Beispiel auch über Formate wie Abendspaziergänge nachgedacht, bei denen Flint-Personen zusammen auch in Zeiten von Corona auf die Straße gehen können, die sich wieder erobern können, was ja auch ein wichtiger Faktor ist, gerade wenn in Zeiten der Isolation die Straßen so leer sind, auch nachts vor allem. Aber tatsächlich sprichst du auch einfach Fragen an, die wir uns selber auch stellen und bei denen wir gar nicht unbedingt die Antworten haben, weshalb wir auch den Debattenaufruf verfasst haben. Du hast jetzt gerade angesprochen, Treffpunkt Morgen ist eben der Leipziger Auwald, der eben zu trauriger Berühmtheit gekommen ist aus Anlass eines Mordes einer Frau, einem Feminizid, der eben am 8. April begangen wurde. Ich habe den Eindruck, dass es in den vergangenen Monaten oder in den vergangenen Monaten zu einer verstärkten Politisierung von Feminiziden in Deutschland durch feministische Gruppen gekommen ist, dass es mehr öffentlichkeitswirksame Protestaktionen von feministischen Gruppen gibt, dass man auch immer mal wieder in verschiedenen Zeitungen lesen kann von Feminiziden und es wirklich tatsächlich so benannt wird. Das ist ja auch gerade im Hinblick darauf spannend, was ihr quasi in Leipzig vorfindet und was eben so mit auch Anlass war, jetzt genau auch andere Formen als im digitalen Raum zu suchen, um Feminismus sichtbar zu machen. Teilt ihr diese Wahrnehmung? Also inwiefern kannst du beobachten, dass gerade das Thema Morde an Frauen, also Feminizide in Deutschland in den letzten Monaten ja mehr präsent wurde? Ich glaube, ich würde denken, dass es nicht nur in den letzten Monaten, sondern schon wir in den letzten Jahren erlebt haben, dass das Thema auch in Deutschland präsenter wurde. Aber insbesondere in den letzten Monaten eben Gewalt gegen Frauen, Lesben, Trans-Interpersonen aufgrund der Corona-Pandemie nochmal einen stärkeren Fokus erhalten hat und ja sogar es zum Teil bis in die Tagesschau geschafft hat, was davor eher ein sehr seltenes oder bis gar nicht vorhandenes Phänomen war. Das heißt, dass Corona auf eine Art die strukturellen Probleme, die sowieso gesellschaftlich bestehen, also Gewalt gegen Frauen und Feminizide ist ja kein Problem, was aufgrund von Corona entstanden ist, sondern es ist ein strukturelles Problem, was es davor ja auch schon gab. Und Corona hat diese Probleme verdichtet, es hat sie verschärft und deshalb sind sie für viele Leute greifbarer geworden, sodass auch auf jeden Fall mehr darüber berichtet wird, gerade über die Situation in den Frauenhäusern. Ich glaube, uns ist es immer wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass die Gewalt, die jetzt verstärkt wahrnehmbar ist, nicht aufgrund von Corona passiert, sondern dass es sich um ein strukturelles Problem handelt, was es auch schon davor gab. Und jetzt einfach vielleicht mehr drauf gucken, weil vielleicht auch mehr geguckt wird tatsächlich oder Bericht erstattet wird. Wie mit vielen Themen, ne, ist es auch beim Gewalt gegen Frauen oder FLT-Personen so, dass eben strukturelle Probleme einfach deutlicher zutage treten und sich dementsprechend so doll aufdrängen, dass eben auch Medien, die vielleicht sonst das Thema nicht so für sich beanspruchen, in die Schlagzeilen bringen. Nochmal ein Blick auf morgen, an dem ja ein Aktionstag in Leipzig dazu geplant ist. Du hast schon von konkreten Formen gesprochen, also jenseits des digitalen Raumes. Was habt ihr denn morgen vor? Also wie ist eine Teilnahme an was überhaupt möglich? Also wir werden morgen um 16 Uhr unseren Aktionstag am Auwald, am Parkplatz bei der Richard-Lehmann-Straße starten und wollen dort eben erstmal der Ermordung von Miriam gedenken. Das heißt, es ist auch gut, wenn diejenigen Leute, die vielleicht noch Blumen hinlegen wollen oder Gedenkkerzen, diese dann dahin mitbringen. Und wir haben dann tatsächlich eine Demonstration angemeldet, die sozusagen durch den Süden von Leipzig zieht und vor der Leipziger Volkszeitung enden wird. Bei der Demonstration wird es auch eine Zwischenkundgebung geben mit unterschiedlichen Redebeiträgen, beispielsweise von Sexarbeiterinnen oder wir haben auch einen Redebeitrag von Namikra. Und dann werden wir uns alle am Ende vor der Leipziger Volkszeitung eben für die Abschlusskundgebung versammeln. Das Ganze wird ungefähr, wir planen mit ungefähr 2 Stunden, die das dauern soll. Für diejenigen, die allerdings nicht einfach so vor die Tür können oder nicht einfach so auf die Straße können, planen wir auch einen Livestream, bei dem man von daheim die Redebeiträge live mitverfolgen kann. Der Livestream wird dann auf unserer Homepage verlinkt. Da gibt es dann eine Rubrik zum Aktionstag und in der Rubrik einen zu den Streams und da kann man sich dann dahin klicken. Looking over from my hotel window, blue dots and red dots, skating away in the park. I used to be there 20 years ago, huffing over a mug of hot chocolate drink. Age 39, looking over from a hotel window, wondering if one should jump off or go to sleep. People tell you up is better than down, but they never tell you which is up and which is down. Age 39, looking over from a hotel window, 95-pound bundle, but it's trouble when there's nowhere to leave. People say stardust and goldust are it, but they never tell you it chokes you just as sodas does. Age 39, feeling pretty suicidal, the weight gets heavier when you've bled 30 years. Show me your blood, John, and I'll show you mine. They say it's running even when we're asleep. No trace of resentment, no trace of regret. One blood's thinner, but both look red and fresh. If I ever die, please go to my daughter, tell her that she used to haunt me in my dreams. That's saying a lot for a neurotic like me. Age 39, looking over from my hotel window, trying to tackle away with heart of clay. Weight gets lighter when there's nowhere to turn. God's little dandruff floating in the air. Age 39, looking over the world. Age 39, floating over the world. Ja, gerade war der 75. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1945 Aber wie hat das alles angefangen, was da dann geendet ist? Das erfahren wir vielleicht auch mit einem Leipziger Schriftsteller, mit dem ich mich gerade beschäftige, nämlich Heinrich Wiegand. Der hat gelebt von 1895 bis 1934, ist in Lindenau geboren, war Sohn eines Modelltischlers, war dann Autor der Leipziger Volkszeitung in den 20er Jahren und auch von anderen Zeitschriften und hat auch viel über Leipzig geschrieben. Und jetzt wollte ich ein paar Texte von ihm vielleicht vorstellen. Und heute ist da ein Text dran, der sich genau mit dem Beginn der Nazi-Herrschaft beschäftigt, nämlich genau gesagt mit dem Jahr 1933. Der Text ist vom 27. März 1933 und er heißt Ein zerbrochenes Volk. Und den hören wir nun in dieser Sendung. Ein zerbrochenes Volk, Bericht aus Deutschland von Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. In der Nacht nach der Reichstagswahl hielten sich fast alle Führer und Redakteure der Leipziger Sozialdemokratie und andere öffentlich als Linke bekannte Männer fern von ihren Wohnungen auf. Sie taten es auf Warnung von rechts hin, da nach der Übergabe der Hilfspolizei an die SA auch die neutralen Behörden keine Handlungsfreiheit mehr besaßen. Es geschah aber nichts in dieser Nacht außer einigen Steinwürfen in die Fenster. Es hieß allgemein, uns schützt die Messe. Am Wahlsonntag hatte die Leipziger Mustermesse begonnen und wenn sie auch nach Besucheranzahl und Aufträgen einen Tiefstandrekord bedeutete, so hat sie doch in der Stadt die wüstesten Begleiterscheinungen nationalsozialistischer Machtergreifung verhindert. Zu meinem Wirt kam ein angesehener jüngerer Berliner Literat. Er erzählte, dass die linksgerichteten Belletristen und Publizisten spätestens am Samstag ihre Wohnungen in einer Vorortkünstlerkolonie gleichfalls auf ernsthafte und wohlgemeinte Warnungen deutschnationaler Persönlichkeiten hin verlassen hätten. Am Dienstagmorgen erfuhren wir von einer tollen Schießerei in Wilmersdorf, wo dann später noch viel Schlimmeres passiert ist. Keiner der dort Wohnenden wagte sich zunächst zurück. Die Zeitungen brachten schon damals kein Wort darüber. Leipzig empfand der Flüchtling als einen Kurort, wenn er es Berlin gegenüberstellte. Er war dabei gewesen, als SA-Leute äußerlich prononcierte Juden aus Telefonzellen hinausschmissen, als bei einem Platzkonzert ein Bürger, der zu einem mit der Sammelbüchse bettelnden SA-Burschen gesagt hatte, »Danke, ich habe kein Interesse«, mit der Sammelbüchse ins Gesicht geschlagen wurde. Der nächste Schutzpolizist, den der Verwundete um Feststellung des Schlägers anging, sagte sich abwendend, »Um Gottes Willen, machen Sie sich fort und sagen Sie nichts, Sie sind noch gut weggekommen.« Die Direktoren des Rundfunks forderten als erste in Leipzig Hilfspolizei an. Man sagte mir, aus keinem anderen Grunde, als sich beliebt zu machen. Solches Verhalten, das an vielen Verlusten schuld ist, dürfte Ihnen freilich den Hinauswurf kaum ersparen. SA und SS machten sich auf allen Gängen breit. Jeder Sprecher bekam eine Aufsicht zur Seite gesetzt. Ich sprach einen Mann, der eben im Rundfunk seine übliche wöchentliche Sendung erledigt hatte. Er war empört, dass selbst während seines Sprechens vor dem Mikrofon zweimal ein SS-Jüngling die Tür geöffnet und hineingegrinst habe. Er sei sich wie ein Gefangener vorgekommen und das Funkhaus unter dem Hakenkreuzbanner wie eine Strafkaserne, wo man schon auf ein indigniertes Gesicht hin festgehalten werden könne. Von diesem armen Unzeitgemäßen erfuhr ich auch, dass im Programm vorgesehene ausländische Dichter schon vor der Wahl abgesetzt und seit Monaten Bücher aus den Verlagen Rowohlt, Kassierer, Propyläen, S. Fischer und anderen ähnlich freien und gleichermaßen qualitätsbürgenden Verlagen möglichst gemieden werden. Denn in Berlin zählte man, wie viele Rechts- und Linksverlage im Rundfunk bedacht wurden. Eine Funkgesellschaft hat sich einmal damit serviert, dass sie vor dem Abschluss der Statistik noch rasch 2 Dutzend alte Schmöker aus dem Verlag Breitkopf und Hertel besprach. Denn Breitkopf und Hertel haben nicht nur den ererbten Ruhm des Musikverlags, sie drucken auch die übelsten Schandpamphlete der NSDAP. Wie weit aber die Angst in künstlerischen Dingen geht, ersehe man daran, dass in den berühmten Gewandhauskonzerten die angekündigte Feuervogel-Suite Strawinskys abgesetzt wurde. Dabei ist sie 1910 geschrieben und der Autor antibolschewistischer Emigrant. Suchte man außer Lügen und Gewaltakten nach Taten der nationalen Revolution, So fände man sie in den Ernennungen Hitlers zum Ehrenbürger und in den Flaggenhissungen, betrieben mit einer Heftigkeit, als sei die Flagge schon Brot. Wer auf den Universitäten und Gerichten die Parteifahne sah, der empfand, wenn seine Begriffe von Freiheit und Gerechtigkeit noch nicht getrübt waren, einen körperlichen Schmerz. Aber für die Menge waren die Flaggenhissungen berauschendes Surrogat und die Zeitungen der Rechten waren glücklich. Denn da sie sonst nichts melden konnten oder durften, füllten sie ihre Spalten mit Serienberichten vom Aufzug der Hakenkreuzflagge, einer wie der andere. Tausende sahen begeistert zu, brausend schallte das Deutschlandlied in die Lüfte, das die Menge entblößten Hauptes anhörte. Zitat. Richtig gestellt, auf dem Bauch liegen vor dem neuen Götzen und Scham entblößten Hauptes, überschrie die Menge ihre Ahnungslosigkeit. Es war wie eine schlechte Oper. Ich traute meinen Ohren nicht, als ich morgens wenige Minuten nach 8 über den Augustusplatz ging und eine zivile Stahlhelmkapelle spielte den Militärmarsch, auf dessen Melodie die Worte eingebürgert sind. Mir wackelt der Bauch, mir aber wackelte der Kopf. Ich fragte einen Mann mit Messabzeichen, warum die Leute schon so früh bliesen. Er nahm ein Zeitungsblatt aus der Manteltasche und zeigte mir die Schlagzeile. Nach 15-jähriger Knechtschaft befreit. Ich sagte ihm Dankeschön und ich käme schon ein Dutzend Jahre zu beiden Messen, aber von Knechtschaft hätte ich da nichts bemerkt. Die Hitlerpresse und ihre Verbündeten haben ihren Lesern allmählich die Bedeutung jedes Wortes verfälscht. Mit den fortschreitenden Tagen standen immer mehr SA-Haufen an bestimmten Ecken herum. In den Gasthöfen der Vorstädte lagen Kompanien marschbereit. Überall schwirrten Gerüchte, dass nachts einige Stürme nach der Ostgrenze abtransportiert worden seien. Überall aber erzählte man sich auch in den ausländischen Messhallen, dass es der Abwehr des Leipzigers Oberbürgermeisters Dr. Gördeler, der gerühmt wurde als ein Mann der Rechten zwar, aber auch des Rechtes, zu danken sei, wenn die Besetzung des Rathauses und noch weiterer Gebäude durch die SA in der Messwoche unterblieb. Denn in Leipzig war Ruhe und Ordnung, und erst die Nazis logen den Leichtgläubigen vor, sie hätten am Massengrab eines bolschewistischen Aufstandes gestanden. Wie wenig die Sozialdemokratie an Gewalt dachte, beweist nicht gerade rühmlich die Vertrauensseligkeit von einigen ihrer Führer. Als nach der Wahl in einer Sitzung die Frage behandelt werden sollte, wie sich Lehrer und Beamte zu verhalten hätten, wenn die Behörde ihren Austritt aus der Sozialdemokratischen Partei verlangte, lehnte der Vorsitzende die Behandlung ab, weil die Verfassung ein solches Ansinnen nicht erlaube. Damals hofften auch noch einige Sozialdemokraten, die ich bei einem Messeabend der Landesmannschaften traf, das Verbot der Leipziger Volkszeitung, das inzwischen verlängert wurde, werde bald aufgehoben. Infolgedessen hatte man nicht einmal die Lohnauszahlungen in Sicherheit gebracht. Einen Tag später machten sich in den Fenstern des Volkshauses, der großartigen Arbeiterturn- und Sportschule und des Zeitungshauses die SA-Leute breit, spielten mit Revolvern und Dolchen, rasierten sich, markierten die Sieger. 16-jährige Burschen dabei. Unten gingen die erkrauten Setzer vorüber. Braunhemden mit Karabinern wiesen jeden von der Tür. Es war Lohntag. Die Zerstörungen in den Gebäuden wurden bei den täglichen Meldungen »Hitler baut auf« verschwiegen. In der Stadt regierte das Misstrauen. An keinem Gasthaustische wagte laut zu sprechen, wer nicht restlos für Hitler sprach. Kam ein neuer Gast an den Tisch, verstummte das Gespräch zunächst ganz und wurde dann nur noch von Nachbar zu Nachbar geflüstert. Ebenso war es im Eisenbahncoupé. Noch nie bin ich so gesprächslos durch Deutschland gefahren wie in diesen Tagen. Das Denunziantentum hat eine ebenso üppige wie hässliche Blütezeit. Mein Wirt, ein Lehrer, versicherte mir, dass ich in vielen Kollegien schon Aufpasser hervorgetan haben, die sich Aussprüche über die Regierung notierten. Das Trauerspiel Deutschlands spiegeln die Gesichter auf den Straßen und in den Trams. Darüber hilft kein Regierungstheater und keine Wallfahrt zum Grabe Friedrichs des Großen hinweg. In jener Woche hätte ich mir zugetraut, jedem auf den Kopf zu sagen, ob er zu den Besiegten gehöre. Es war, als ob die eine Hälfte des Volkes in tiefem Gram leise für sich ging, während die andere sich umso lauter des gefahrlosen Sieges im Kriege gegen das eigene Volk brüstete. Das Schlimmste dieser Aufklärungs- und Umbruchsrevolution ist dies, dass der Glaube an die Möglichkeit einer deutschen Demokratie, der Vernunft und Gerechtigkeit, der Evolution verloren ging. Was Gemeines und Niedriges in diesen Tagen geschehen ist, werden die Unterlegenen nie vergessen. Daraus ergibt sich für den nächsten Umschwung in Deutschland eine entsetzliche Perspektive. Die Verewigung der Barbarei. Alles Blut, das noch später einmal in Deutschland von Deutschen vergossen werden wird, die unterm Absingen des Deutschlandliedes und beim Lärm der Militärmärsche von kindischen Dekorationen zu blutigen Verbrechen taumelnde Rechtlosigkeit dieser Tage wird es verschuldet haben. Heinrich Wiegand am 27. März 1933. Ja, erschienen ist dieser Artikel damals in einer Schweizer Zeitung, nämlich in der Volksstimme in St. Gallen am 27. März und wurde anonym dort veröffentlicht. Denn mit namentlicher Erwähnung wäre das da schon vielleicht nicht mehr so gut möglich gewesen. Wie gesagt, ein Text von Heinrich Wiegand, eine Beschreibung von Leipzig im März 1933. Wir hören jetzt nochmal Musik hier in dieser Mittagspause bei Radio Blau. Sachen von uns da, schon lange, schon lange, lange, lange, lange. Ja, die Corona-Krise hat Themen und Produktionsbedingungen auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz schön durcheinander gewirbelt. Wir hören jetzt ein Interview mit Heiko Hilker, der im MDR-Rundfunkrat sitzt. Und mit ihm unterhalten hat sich jemand von Radio T, nämlich der Jörg. Der MDR hat ja ein Fernsehprogramm, aber eben unglaublich viele Radioprogramme und dann außerdem noch ein Internetangebot. Das ist ja nicht alles hundertprozentig gleich. Wie behält man das im Auge? Alleine schafft man das gar nicht im Auge zu behalten. Also du hast es gesagt, letztlich gibt es eben ein drittes als Fernsehprogramm. Dann gibt es ja Zulieferungen für das erste. Der MDR liefert ungefähr einen Anteil von 10% fürs erste mit dazu. Eben solche Serien wie In aller Freundschaft oder Dr. Kleist oder die jungen Ärzte, die Krankenschwestern und so weiter oder auch Tatorte. Und hinzu kommt das gesamte dritte Fernsehprogramm, das ja ab 11 Uhr bis zu meist 22 Uhr viele Live-Sendungen, Magazinsendungen beinhaltet. Dann weiterhin 8 Radioprogramme, ein umfangreiches Online-Angebot. Und ich glaube, der MDR ist mit über 60 Auftritten in sozialen Netzwerken vertreten. Also man kann sich bloß in Ausschnitten diesem Programm widmen. Ich habe es dann in den letzten Jahren so gemacht, dass mich bestimmte Themen oder auch Magazinstrecken interessiert haben. Und dann habe ich mir mal zum Beispiel mehrere Sendungen von Brisant angesehen und war dann mal einen Tag in der Brisant-Redaktion und habe den Tag begleitet von der ersten Morgenbesprechung bis zur Abendbesprechung und mir dann auch noch die Sendung angesehen. Dasselbe habe ich im Bereich der Landesfunkhäuser gemacht, zu den Landesmagazinen für MDR aktuell, insbesondere für diese Schiene von 17.45 Uhr, dann 19.30 Uhr und ab 21.45 Uhr oder mir dann auch mal die Politikmagazine angesehen. Aber es ist klar, man kann nicht permanent das gesamte Programm verfolgen. Es gibt die Zeit nicht her, zumal ja viele, die im Rundfunkrat sind, auch noch einem Beruf, einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Inzwischen hat sich ja das Programm, zumindest merkt man das als Hörerin oder Hörer, deutlich geändert. Corona bestimmt aus meiner Sicht 85% des Inhalts in dem aktuellen Informationsteil. Was hat sich da getan? Bekommt man das auch mit als Medienrat, dass da strukturell was geändert wurde? Gibt es irgendwie eine Taskforce? Wie agiert da MDR damit, dass plötzlich nur noch ein Thema faktisch bestimmend ist? Wenn in den MDR-Programmen im Wesentlichen ein Thema kommt oder dieses Thema stark vertreten ist, liegt es natürlich an redaktionellen Entscheidungen. Es gibt ja weitere Themen. Also man könnte natürlich auch über Entwicklungen in Afrika berichten, über Kriege, die ja weltweit weitergeführt werden, auch über Naturkatastrophen. Es ist eben ein Schwerpunkt, der in Deutschland gesetzt wird. Und der MDR ist ja da nicht der einzige Sender, der dort seine Schwerpunkte in der Berichterstattung hat. Das stellt man auch bei den privaten Radios fest. Das stellt man fest, wenn man Zeitungen entweder noch in Papierform liest oder auch online die entsprechenden E-Paper verfolgt. In vielen Medien ist es so, dass eben in dieser Zeit der, man kann sagen, auf einer Seite eben Katastrophe oder eben auch Pandemie, natürlich die Exekutive viel agiert und über dieses exekutives Handeln, über die Vorschläge und die Regelungen, die von Seiten der Bundesregierung, der Länderregierung, der Ministerpräsidenten getroffen werden, dass die wiedergespiegelt werden und im Wesentlichen auch erstmal dargestellt werden. Also Krisenzeiten sind zumindest in den ersten Tagen und der ersten Woche nicht unbedingt Wochen, wo auch eine große journalistische Einordnung erfolgt, wo eine tiefgründige Berichterstattung erfolgt. Das erfolgt dann im Nachgang und natürlich ist es schwierig, also auch dann eine breite und tiefgründige Debatte überhaupt in Nachrichtensendungen und Magazinen zu führen. Dafür sind dann doch eher vertiefende Sendungen angeraten, es dort zu tun. Wie versteht der MDR überhaupt seine Berichterstattung? Also du hast es schon angesprochen, mit Beginn der Krise waren erstmal ganz viele Informationen zum Coronavirus, zu Covid-19, der Krankheit angesagt. Das heißt, da gab es auch einen Bedarf dafür, aber es wurden auch ganz viel über die Maßnahmen berichtet. Und im Kern hatte ich zumindest immer den Eindruck, hat man sich eher als Transportinstrument von Informationen gesehen. Das, was du schon angesprochen hast, vielleicht auch eine Einordnung, eine Wertung oder vielleicht kritische Betrachtung von dem, was die Regierenden derzeit machen und was es an Anweisungen oder Hinweise für die Bevölkerung gibt, findet die statt? Also diese Form des Journalismus, diese Form der Berichterstattung ist ja nichts unbedingt Neues für den Mitteldeutschen Rundfunk. Also in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass im Informationsbereich man doch sehr stark auch die Verbreitung von Informationen durch Dritte setzt. Also das können Regierungen sein, das können gesellschaftliche Institutionen sein, das kann die Polizei und andere sein oder auch das, was Nachrichtenagenturen zusammentragen. Also der MDR war in seinen Nachrichtenangeboten in den letzten Jahren nicht dadurch gekennzeichnet, dass er sehr viele, also überdurchschnittlich viele eigenproduzierte Nachrichten gebracht hat. Also er hat schon immer oftmals das übernommen, was über Dritte an ihn, ich spitze es jetzt mal zu, in einem Wortwahl herangetragen worden sind, aber das muss man sich dann so vorstellen, das sind dann Pressemitteilungen, das sind dann Pressekonferenzen, das ist das, was die Ticker der Nachrichtenagenturen bieten und da hat man sich entsprechende Informationen rausgesucht, wo man der Meinung war, die wären interessant für die Bevölkerung und hat die entsprechend zusammengestellt. In den letzten Wochen hat sich das natürlich dann im Wesentlichen dahin entwickelt, dass es dann eben Regierungsinformationen, Informationen des Robert-Koch-Institutes oder einzelner Wissenschaftler zum Coronavirus war. In dem Fall hat eben der MDR im Wesentlichen über diese Entscheidungen und Informationen informiert. Es gab aber auch Kritik an Entscheidungen. Sehr oft wurde diese Kritik aber über Dritte formuliert. Also der MDR hat ja seit über 2 Wochen einen eigenen Corona-Kompass mit Professor Kekulé aufgelegt, der in diesem Bereich schon mehrmals die Bundesregierung mit ihren Maßnahmen dort auch kritisiert hatte. Wenn man ein Stück weiter geht, konnte man feststellen, dass damals als RB Leipzig, ich glaube es war am 10.3. gegen Tottenham Hotspur gespielt hat, zum Beispiel die Sportredaktion des MDR darauf aufmerksam gemacht hat, dass dort Virologen abgeraten haben, dass dieses Spiel stattfinden soll. Und das hat nicht erst im Nachgang des Spiels stattgefunden, sondern vorher stattgefunden. Was ich leider auch immer wieder festgestellt habe, ist, dass Kritik, die an einzelnen Entwicklungen in der Gesellschaft dargestellt worden sind im Zusammenhang mit Corona, also ich spreche jetzt mal von den Corona-Partys der MDR, die zum Teil unreflektiert übernommen hat und dann Fotos zum Beispiel aus dem Dresdner Lauenpark gebracht hat, wo ich dann sage, ja, an jedem Vorfrühlingstag in den letzten Jahren, wo vergleichbares Wetter war, würde ich mal davon ausgehen, dass man dort auch solche Bilder hätte machen können. Also es wurden dort Vorurteile einfach untersetzt und dann versucht, Bilder zu finden, die dazu passen, ohne dort entsprechend nachzurecherchieren. Also es ist ein breiteres Spektrum. Der MDR hat nicht nur das gebracht, was die Regierung gemacht hat. Es wurde auch kritisiert. Allerdings muss ich sagen, mir ist nicht im breiteren Sinne dort eine große journalistische Einordnung bisher bekannt geworden, die von Seiten des MDRs in diesem Bereich vorgenommen wurde. Grazerdam, Grazerdam, vom Trümmerberg bis zur Stadtautobahn, Grazerdam, Grazerdam. Kachelöfen, Waschküche unterm Dach, Luftschutzkeller in allen Häusern, Grazerdam, Grazerdam, der Senat lagert Briketts für schlechte Zeiten. Grazerdam, Grazerdam, Grazerdam, Grazerdam. Unsere Wohnung, allerdings ganz oben. Ich kann nicht schlafen. Gegenüber auf der Straße lärmen Leute in Kostümen. Sie trommeln und sie johlen. Es soll wohl etwas Festliches sein. Ein festlich verbrämter Krawall. Grazadam. Grazadam. Mein Bruder ist da wie ich. Am Fenster ein Kind noch. Ich bin verärgert, weil das Ganze unter dem Fenster meiner kleinen schlafenden Schwester passiert. Die Polizei kommt, ein großes Gerenne. Grazadam, Grazadam. Direkt vor unserem Fenster fällt ein neugieriger Mann mit einem Schritt zu viel senkrecht vom Dach. Ein Fallschirmspringer in voller Astronautenmontur schlägt auf der Straße auf, ohne Schirm. Ein Rettungswagen, ein Rettungswagen. Grazadam, Grazadam. Mehr Springer schlagen auf, stützen vom Boden sich wieder ab. Es kann nicht sein, wir sind noch nicht unten. Sie versuchen immer wieder, aus kleiner Höhe sich fallen zu lassen. Dabei sind sie längst unten angekommen. Verletzt. Grazadam. Grazadam. Grazadam. Grazadam. Sprengt ein Loch in die Fassade. Grazadam. Die Züge und der Tod fahren nachts. Neben der Regenrinne über das Dach. Meine kleine Schwester, Friedenau, Grazadam, Grazadam, Grazadam. Das Feminismenfestival in Halle findet dieses Jahr wegen der Corona-Krise digital statt. Nora, kannst du erzählen, was das Feminismenfestival ist und wer ihr als Orga-Crew seid und was deine Rolle vielleicht dort auch ist? Feminismen ist eigentlich ein Projekt, was Jahr 2018 so als Zusammenarbeit von verschiedenen kritischen Studierendengruppen entstanden ist. Wir haben angefangen, eine Veranstaltungsreihe zu organisieren und sind dann auf die Idee gekommen, dass es ganz cool wäre, die ganzen Leute, die bei den einzelnen Veranstaltungen waren, auch mal zusammenzubringen und miteinander ins Gespräch zu bringen. Und daraus ist praktisch das Feminismenfestival geboren aus dieser Idee, was wir letztes Jahr, also 2019, zum ersten Mal veranstaltet haben. Und das wollten wir eigentlich dieses Jahr wieder machen, weil es total gut geklappt hat und ein richtig schönes Erlebnis war. Wegen Corona findet es jetzt leider nicht wie geplant statt. Welche verschiedenen Perspektiven wollt ihr denn dieses Jahr so behandeln? Habt ihr da schon einen konkreten Plan und vielleicht kannst du Beispiele nennen, was ihr für Themen geplant habt? Wir haben das Programm jetzt so ein bisschen zusammengestrichen und verfolgen jetzt keine sozusagen einfache thematische Linie in unserem Online-Programm, sondern haben uns hauptsächlich daran orientiert, welche Formate online umsetzbar sind und welche Referentinnen zum Beispiel auch besonders darauf angewiesen sind, bei uns Veranstaltungen zu machen, weil die zum Beispiel ihren Lebensunterhalt davon bestreiten. Unsere erste Veranstaltung ist jetzt gleich am Freitag, ein Vortrag zur Geschichte von Transpersonen, besonders auf dem deutschsprachigen Raum, aber auch insgesamt. Das war uns ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das zum Beispiel im letzten Jahr noch ein bisschen zu kurz gekommen ist. Aber es kommen auch noch andere spannende Themen, also zum Beispiel zum Thema Klassismus und zur Verbindung von Klassismus und Geschlecht. Und wir sind auch gerade noch dabei, ein Musikvideo auf die Beine zu stellen mit ganz vielen verschiedenen KünstlerInnen. Du hast die Veranstaltung am Freitag schon angesprochen. Das fand ich auch sehr interessant, als ich das gelesen habe, weil ich zu deutscher Transgeschichte so keine Ahnung habe. Ich weiß ein bisschen was über amerikanische. Der Vortrag ist ja von Alma Roggenbuck. Was ist das denn für eine Perspektive, die Roggenbuck einnimmt und worum geht es da genau? Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Ich glaube, keine Ahnung zu haben bei dem Thema, das ist etwas, was ganz, ganz viele Menschen betrifft. Also ich selber weiß auch noch nicht viel über Transgeschichte in Deutschland und das ist auch, glaube ich, ein Fakt, den Alma auch ein bisschen ja von verschiedenen Seiten beleuchten wird, denn dafür gibt es natürlich Gründe, dass Geschichte, wie sie uns erzählt wird, eben nicht alle Perspektiven mit eingreift, sondern eben auch ausschließend sein kann oder bestimmte Geschichte eben auch ausgelöscht wird, wenn sie unerwünscht ist. Und mir selber geht es auch wie dir, dass ich über deutsche Transgeschichte noch nicht so besonders viel weiß. Alma ist eben selbst trans und wird eben auch aus dieser Perspektive heraus sprechen. Natürlich mit dem feministischen Anliegen, weil es ja auch immer darum geht, wie kann eben Befreiung aussehen und wie kann Emanzipation auch dadurch gestärkt werden, dass man sich auf Geschichte besinnt und auch aus der Geschichte lernen kann. Ja, dass wir aus der Geschichte lernen, ist wichtig. Wie wichtig ist denn die Beschäftigung mit der eigenen Geschichte für Transmenschen? Andererseits, wie wichtig ist das für Leute, die Cis-Menschen sind, also Leute, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das sie bei der Geburt zugeschrieben bekommen haben? Und welche Bedeutung hat das und wie unterschiedlich ist die Bedeutung vielleicht auch? Da ist vielleicht der Unterschied, dass es für Transpersonen insbesondere wichtig ist, sich auf Transgeschichte auch beziehen zu können. Weil ein Narrativ, was in den letzten Monaten häufiger aufgetaucht ist, gerade auch in recht großen Zeitschriften, wie zum Beispiel in der Taz oder auch in der Emma, dass Transgeschlechtlichkeit ein neumodisches Phänomen wäre oder auch gerade den Feminismus gefährden würde, weil es zum Beispiel junge Frauen oder Mädchen, die unter Sexismus leiden, einen einfachen Ausweg bietet, sozusagen dieser Diskriminierung zu entgehen, indem sie einfach sozusagen ihr Geschlecht wechseln und dann zu einem Transmann werden. Und solche Erzählungen davon, dass Transgeschlechtlichkeit ein neues Phänomen wäre, was den Feminismus schwächt, sind natürlich sehr, sehr gefährlich und auch sehr, sehr diskriminierend für die Menschen, die das betrifft. Und ich glaube, da ist es umso wichtiger, eben zu zeigen, nein, das ist nicht so. Transmenschen gibt es schon mindestens so lange wie auch Cis-Menschen. Und natürlich ist es auch wichtig, sich gegenüber Transpersonen, die diskriminiert werden, durch Transfeindlichkeit solidarisch zu positionieren, auch als Cis-Person. Und ich glaube, deswegen ist es auch extrem wichtig, zu versuchen, sich in dem Bereich ein bisschen zu bilden. Ja, du hast so transfeindliche Narrative oder Erzählungen schon angesprochen. Diese Erfahrung macht man ja auch immer wieder in feministischen Reihen. Es kommt immer wieder dazu, dass irgendwie Vorträge gestört werden oder dass es zu hitzigen Diskussionen kommt, gerade wenn so materialistische und queerfeministische Perspektiven so gegeneinander aufgespielt werden, anstatt zu verbinden vielleicht. Habt ihr euch damit beschäftigt oder seid ihr darauf irgendwie vorbereitet und wie wollt ihr damit umgehen? Ja, das ist ein wichtiges Thema, was du angesprochen hast. Ich glaube, dass es eben sehr, sehr wichtig ist, sich auch verschiedene Perspektiven anzuhören. Und deswegen, darauf habe ich auch gerade schon angesprochen, darauf bezieht sich ja auch unser Name. Und es ist auch okay, sozusagen verschiedene Positionen zu haben, solange eben Personen davon nicht ausgeschlossen werden vom Diskurs oder persönlich angegriffen werden. Und natürlich möchten wir verhindern, dass das bei unseren Veranstaltungen dazu kommt. Deswegen ist es jetzt zum Beispiel bei diesem Vortrag so, dass der Vortrag, der online stattfindet, mit einem Passwort gesichert ist. Das heißt, der Link dazu wird nicht öffentlich gepostet, sodass jede Person sich einfach einloggen kann, sondern es gibt eine Anmeldung per Mail und dann bekommt man die Zugangsdaten zugeschickt. Das bedeutet natürlich trotzdem nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die vielleicht diskriminierende Äußerungen machen. Aber ich glaube, es ist immer ganz, ganz wichtig, wie man damit umgeht. Und es gibt ja auch viele Menschen, die vielleicht einfach sich noch nicht damit beschäftigt haben, wie es sich aus Perspektive einer Transperson anfühlt, so etwas gesagt zu bekommen. Und ich glaube, da ist es eben auch wichtig, ins Gespräch zu kommen und eben auch zu lernen daraus. Wichtig ist natürlich, dass man aber die Bereitschaft mitbringt, überhaupt lernen zu wollen und eben nicht mit einer vorgefertigten Oppositionshaltung sozusagen in so ein Gespräch reingeht. Das heißt aber trotzdem, dass eben unsere Online-Veranstaltungen moderiert sein werden. Das heißt, wir haben immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber eben auch bestimmte Punkte nicht anzusprechen oder, wenn es sein muss, dann eben auch Personen von unseren Online-Sitzungen auszuschließen. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass es dazu nicht kommen wird, weil es uns eben ein ganz, ganz großes Anliegen ist, eben mehr Verständnis zu schaffen und verschiedene Perspektiven zusammenzubringen und auch zu lernen, wie man verschiedene theoretische Ansätze auch miteinander verbinden kann, anstatt sich gegenseitig. Ja, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Mittagspause angelangt. Wir hören nochmal Musik. I'm scared to leave the house. I'm scared to go to sleep.